Das Züricher Beratungshaus Eden wurde engagiert, eine Mitarbeiterumfrage in Auftrag gegeben. Von Führungskräfteentwicklung war die Rede und von Leitlinien, die man sich geben wollte. Aber irgendwann versandete die Initiative, weil Benko kein Interesse daran zu haben schien. 2019, als Karstadt und Kaufhof fusionierten, entwickelten Berninghaus und der Kommunikator Michael Kramer ein Konzept für die Signer als Modernisierer der Innenstädte. Man wollte weg von René Benko als dem Dominator in der Öffentlichkeit und stattdessen die Marke Signer in den Vordergrund stellen. Das scheiterte schon daran, dass Benko, zutreffenderweise, meist von Ich in seinen internen Reden sprach und nicht von Wir, wenn es um Entscheidungen ging. Spätestens Corona begrub die Initiative unter sich. Ging es bei den beiden gescheiterten Modernisierungsprojekten eher um weiche Themen, so reichte das dritte direkt ins Zentrum der Firma und Benkos ureigenstes Metier, die Kapitalbeschaffung. Die Signer war nahezu ausschließlich auf Kredite und das Gewinnen immer neuer Anteilseigner angewiesen. Der Kapitalmarkt, also die Börse oder die Finanzierung über Anleihen, war der Signer die meiste Zeit verschlossen, weil sie die nötigen Transparenzpflichten nicht erfüllte. Das sollte Jürgen Fenck ändern, den René Benko als Vorstand bei der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba, kennengelernt hatte. Nach zahlreichen Gesprächen und dank eines zugesagten Gehaltssprungs gelang es Benko 2017, den Bankenprofi als für die Geldbeschaffung zuständigen Geschäftsführer zu installieren. So wollte sich Benko offensichtlich entlasten. Fenck zog einzelne Investoren an Land und versuchte, allerdings vergeblich, eine Anleihe für die Prime Selection zu organisieren. Später dann, Mitte 2021, gelang es immerhin, eine 300 Millionen Euro Anleihe für die Projektsparte Development mit einem Zinssatz von 5,5% zu platzieren. Aber da war Fenck schon kurz zuvor ausgeschieden. Denn er hatte schnell gemerkt, dass Benko weiter nach Gutdünken agieren wollte. Und er realisierte, dass die Signer schon in den Jahren um 2020 gefährlich hoch verschuldet war. Nach Fenks Abschied war Benko wieder allein für die Geldbeschaffung zuständig. Alles andere musste angesichts der kritischen Finanzlage nun hintanstehen. Was sich nicht änderte, Benko wollte weiter kleine wie große Entscheidungen treffen. Wenn er auf Reisen ging, dann füllte er seine Taschen mit unzähligen Ausdrucken, um sie im Flugzeug oder im Auto durchzuarbeiten. Es konnte Wochen dauern, bis er sich damit beschäftigt und etwas entschieden hatte. Bis dahin passierte nichts. So drosselte Benko, der immer von schnellen Entscheidungswegen gesprochen hatte, ungewollt das Tempo der Signer. Sein Unwillen, dem Unternehmen eine Organisation zu geben, die der Größe angemessen gewesen wäre, wirkte sich auch da fatal aus. Eine langjährige Spitzenkraft der Signer, der Finanz- und Handelsexperte Wolfram Keil, resümiert: René Benko hatte das Unternehmen komplett auf sich zugeschnitten und änderte das auch nicht, als die Signer stark gewachsen war und zum Konzern wurde. Fast alle wichtigen Entscheidungen mussten von ihm getroffen werden. So wurde er zum Flaschenhals für die ganze Organisation. Auch die Wahl der Führungskräfte und die Führungskräfteentwicklung richtete sich nach dem Gusto Benkos. Neben erstklassigen Leuten in ihrem Fach wie Timo Herzberg für Immobilien oder Dieter Berninghaus für Handel, die Benko engagierte, setzte er Menschen in hohe Positionen, die überfordert waren. Ein Beispiel für viele: der Jurist Markus Mühlberger, der 2003 als einer der ersten Mitarbeiter zur Signer gestoßen und von Benko auf verschiedenste Geschäftsführerposten gehievt worden war. De jure führte er die Holding und hunderte anderer Gesellschaften. Als Vorstand in Benkos Privatstiftung amtierte er ebenfalls. Mühlberger galt intern wahlweise als Unterschriftenautomat oder Chief Signing Officer, als Mann ohne eigene Ideen. Aber er parierte offensichtlich, wenn Benko etwas wollte. Ihm konnte der Chef selbst gar nicht unterschriftsberechtigt rückhaltlos vertrauen. Benko vertraute sehr wenigen Menschen. Nur sein engster Kreis um Mühlberger und Finanzchef Pierold herum wusste wohl über alle Unternehmenssparten hinweg Bescheid. Den meisten anderen gegenüber war Benko misstrauisch. Ausdrucke sollte möglichst niemand nach Hause mitnehmen. Das Herunterladen von Daten auf Sticks war verpönt. Etliche Präsentationen durften nicht verschickt werden ohne Genehmigung des Bosses. Führungskräfte gingen davon aus, dass ihre Mails mitgelesen wurden. Tatsächlich konnte die IT des Unternehmens sämtliche elektronische Kommunikation auf den Diensthandys mit- oder nachlesen, wie die Insolvenzverwalter später feststellen sollten. Benkos Art zu managen und die Auswahl der Führungskräfte brachte viele Nachteile mit sich, aber sie hatte ihre Logik. Niemand sollte alles wissen, außer dem Gründer. Das Unternehmen war auf Intransparenz angelegt, in Silos sortiert, ohne übergreifende Gremien. So blieb die Wahrheit lange verborgen, dass die Signa schon viele Jahre vor den Pleiten extrem hoch verschuldet war und sie nur weiter existieren konnte, weil neue Bankkredite und Investoren immer wieder frisches Geld reinpumpten. Viele Aufsichtsräte und Geschäftsführer scheinen der Entwicklung weitgehend tatenlos zugesehen und die formalen Beschlüsse gefasst zu haben, ohne den Überblick zu haben, was sie allerdings von einer etwaigen strafrechtlichen Verantwortung wohl nicht entbinden wird. Benko errichtete Aktiengesellschaften mit lauter Hintertürchen. Die Bilanzen erweckten den Anschein eines geordneten Geschäftsgangs. Jährlich wurden die Kurswerte der Anteile ermittelt, ähnlich wie an der Börse, und Ausstiegsmöglichkeiten wie an der Börse gab es auch, während in vielen Immobiliengesellschaften die Anteile wie fest betoniert liegen.